Kreuz an öffentlichen Schulen verboten worden. Auch der rechtsextreme Front National hat den Gesetzgeber aufgefordert, ein solches Verbot auf den Weg zu bringen. Premierminister Manuel Valls aber hatte sich bereits vor dem Burkini-Urteil des obersten Verwaltungsgerichts gegen ein allgemeines Anti-Burkini-Gesetz ausgesprochen. Valls will vielmehr, dass eine gesellschaftliche Debatte über den Islam in Frankreich geführt wird. Seiner Meinung nach ist der Burkini ein frauenfeindliches Kleidungsstück und steht für einen politischen Islam, der im öffentlichen Raum nichts zu suchen hat. Die Ergebnisse vom ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga: Dortmund-Mainz 2:1, Hamburger SV Ingolstadt 1:1, Augsburg-Wolfsburg 0:2 und Frankfurt-Schalke 04 1:0. Vom Spiel Köln-Darmstadt, das 2:0 endete, berichtet aus Köln Burkhard Hupe. Es war ein denkwürdiger Fußballnachmittag in Köln-Müngersdorf. Denkwürdig deshalb, weil das Spiel zwischen Köln und Darmstadt unterbrochen werden musste in der zweiten Hälfte wegen einer Gewitter- und Unwetterwarnung für insgesamt 13 Minuten. Zu diesem Zeitpunkt führte Köln durch einen Treffer von Risse bereits mit 1:0 und hatte bis dato ein richtig gutes Spiel gezeigt vor 50.000 Zuschauern. Nach dem Ende der Unterbrechung, da zerfaserte das Spiel ein bisschen. Köln blieb trotzdem überlegen und kam durch Modest nach gut einer Stunde zum hochverdienten 2:0. Den Darmstädtern, die auf vielen Positionen sich verändert haben im Vergleich zur Vorsaison, fiel nicht sonderlich viel ein. Sie hatten nur eine einzige Möglichkeit durch Sirigu. Die allerdings wurde vom Kölns Keeper Horn glänzend zunichte gemacht. Gestern schon hatte Bayern München Werder Bremen haushoch mit 6:0 geschlagen. Das Spiel Mönchengladbach-Leverkusen beginnt erst in einer halben Stunde und morgen treffen Hertha BSC gegen SC Freiburg und Hoffenheim gegen Leipzig aufeinander. Das Wetter: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern in Hessen, im Regierungsbezirk Kassel und in Nordrhein-Westfalen, für die Regierungsbezirke Arnsberg und Köln. Die Temperaturen liegen bei 30 bis 38 Grad, im Norden bei 24 bis 29 Grad. Deutschlandradio Kultur. Feature. Drogen und Drogenpolitik sind die Themen in dieser und der kommenden Woche im Feature. Im Mittelpunkt der heutigen Sendung steht Cannabis. Cannabis ist in Berlin verfügbarer, gerade für junge Menschen, als Tabak und Alkohol. Es ist halt einfach, anstatt dem Feierabendbier, der Feierabendjoint, das ist für viele halt einfach genauso legitim wie der andere, der sich eine Flasche Bier aufmacht. Sozusagen so verfügbar wie Schokolade und Überraschungseier im Supermarkt. Das sind ja in der Regel die, die sagen, ich will kiffen, was und wie und wann ich will. Und deshalb ist das Gesetz für mich schädlich. Wir verfolgen diejenigen, die konsumieren, die niemanden schädigen. Sie generieren keine Opfer. Aber unterm Strich ist das Betäubungsmittelgesetz für jeden von uns gedacht, um uns auch zu schützen. Das ist etwas, was mich auch in der öffentlichen Debatte wahnsinnig stört. Also die ärztliche Behandlung mit Cannabis wird im Grunde genommen auf eine Stufe gestellt wie das heimliche Kiffen im Wald. Legalize it? Die Diskussion um die Cannabis-Freigabe. Feature von Christine Werner. Sonntagnachmittag im Görlitzer Park in Berlin. Er nennt sich Alpha. Kommt aus Guinea-Bissau und drückt sich am Parkeingang gegenüber der Marabu-Bar herum. Wenn du das tust, brichst du das deutsche Gesetz. Okay. Im Park schieben junge Familienväter entspannt Kinderwagen über die Wege. Paare joggen vorbei, Kinder toben auf den Spielplätzen. Und alle paar Meter stehen farbige Männer in Gruppen herum. Männer wie Alpha, die über Blickkontakt und mit kleinen Gesten Cannabis anbieten. Okay, I don't come like aggressive, you know. I want to put it in jail. Wenn du das tust, stecken sie dich ins Gefängnis, die Polizei. Aber wer gibt mir Arbeit? Wenn ich Schuhe kaufe, was zum Anziehen, habe ich nichts zum Essen. Ich kriege keine Ausbildung, keinen Job. If I buy shoe, I buy clothes, so what I can eat. Give me school, go to school. We have education. Fast jeden Tag steht er hier. Verkauft Cannabis an jeden, der bezahlen kann. Der Stoff liegt abgepackt zwischen Ästen oder in den Böden der Papierkörbe versteckt. Bei einer Razzia könnte ihm die Polizei nichts nachweisen. Ein Polizeiwagen biegt langsam in die Görlitzer Straße ein. Unser Gespräch ist beendet. Berlin hat, wir sind ja nicht die Einzigen, die Hasenheide ist ein sehr bekannter Ort, der Stutti ist ein bekannter Ort, inzwischen ist es im Tiergarten ebenfalls so. Also wir haben in einer Großstadt, Metropole, wie Berlin sich ja jetzt nun zunehmend entwickelt, einfach ein Drogenproblem. Monika Herrmann ist seit 2013 Bürgermeisterin des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, in dem der Görlitzer Park liegt. Seit Jahren versucht die Stadt, gegen die Drogenszene dort vorzugehen. Und genauso lange wird über die richtige Methode gestritten. Herrmann ist von Bündnis 90 Die Grünen. Die Partei fordert eine andere Drogenpolitik, vor allem im Umgang mit Cannabis. Der Parteivorsitzende Cem Özdemir hatte für Diskussionen gesorgt, weil in einem YouTube-Video die Hanfpflanze auf seinem Balkon zu sehen war. Ein politisches Statement, sagte Özdemir. Auf Bundesebene haben die Grünen Anfang 2015 einen Entwurf für ein Cannabiskontrollgesetz in den Bundestag eingebracht. Sie fordern darin eine regulierte, legale Abgabe des Rauschmittels. Befürworter der Prohibition setzen hingegen auf Strafe und eine Null-Toleranz-Politik. Die SPD-CDU-Koalition in Berlin hat den Görlitzer Park als Sonderzone Null-Toleranz ausgewiesen. Sonst werden überall in der Stadt 15 Gramm Cannabis zum Eigenbedarf toleriert. Im Görlitzer Park gilt seitdem, wer hier auch nur ein Gramm in der Tasche hat, wird strafrechtlich verfolgt. Also ich weiß gar nicht mehr, wo man sich in Kreuzberg noch aufhalten kann und in Friedrichshain ohne Gefahr zu laufen, dass man in einer Gefahren- oder Sonderzone sich aufhält. Ja, und diese Null-Toleranz-Zone hat gar nichts gebracht. Es hat ja noch nicht mal zur Verdrängungssituation geführt, weil das, was wir erst dachten, da diese Null-Toleranz-Zone null greift. 26. Juni 2015. Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 3 des Betäubungsmittelgesetzes. Regulierter Verkauf von Cannabis in Friedrichshain-Kreuzberg. Angesichts des hohen Konsums von Cannabis in der Bevölkerung und der trotz massiver polizeilicher Präsenz nach wie vor ungeklärten Lage bezüglich des Handels mit illegalen Drogen im öffentlichen Raum hält das Bezirksamt das alleinige Festhalten an der Säule der Repression für ungeeignet, um die Probleme zu lösen. Freier als jetzt kann niemand an Cannabis herankommen. Und der Verkäufer in der Hasenheide oder auch im Görlitzer Park oder eben an allen anderen Orten in Berlin fragt ja nicht nach dem Ausweis. Burschi, bist du 18? Ne? Sondern wer kommt und das Geld hat, der bekommt auch. Also freier können wir es ja gar nicht gestalten. Vielmehr hält es das Bezirksamt für notwendig, Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung zu ergreifen, durch die der Markt für Cannabis so reguliert wird, dass sowohl der Handel im öffentlichen Raum stark reduziert wird, der Jugendschutz verbessert wird und gesundheitliche Risiken für Konsumierende stark reduziert werden können. Was wir wollen, ist eben, wir wollen es reguliert haben. Und reguliert geht eben nicht, indem ich lauter Razzien in Berlin durchführe und ab und zu mal ein paar Päckchen aus der Grünanlage abfische, sondern es geht nur, wenn ich das tatsächlich reglementiere. Monika Herrmann hat nach vielen Anhörungen und Bürgerversammlungen beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BfArM, einen Antrag auf regulierte Abgabe von Cannabis gestellt. In 4 Fachgeschäften sollen Haschisch oder Marihuana legal verkauft werden. Die Pflanzen sollen aus lizenzierten, kontrollierten Anbaubetrieben stammen. Sie hätten quasi ein Gütesiegel. Kaufen dürfen nur Bewohner des Bezirks. Sie müssen über 18 Jahre sein und sich registrieren lassen. So die Rahmenbedingungen für ein Modellprojekt. Es soll, so erwartet Herrmann, die Ziele des Betäubungsmittelgesetzes besser umsetzen als das jetzt geltende Verbot, nämlich Jugend und Gesellschaft vor den schädlichen Folgen des Drogenkonsums schützen. Cannabis ist natürlich eine der psychotrop wirksamen Substanzen. Das heißt, es verändert bei Konsum das Gehirn. Wir haben andere Wahrnehmung, wir haben andere Gefühle, wir haben Einflüsse auf Schmerzwahrnehmung und Glücksgefühle. Cannabis ist innerhalb aller psychotropen Substanzen, was das Risiko einer Suchterkrankung angeht, bei weitem nicht an der Spitze, aber kann natürlich zu einer Suchterkrankung führen. Michael Klein ist Suchtpsychologe und Leiter des Deutschen Instituts für Sucht- und Präventionsforschung an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen. Es ist also weniger riskant im Regelfall als zum Beispiel Heroin, Kokain und auch als Alkohol, hat aber in den letzten Jahren eine Geschichte mit zunehmender Veränderung der Substanz. Das besonders wirksame THC, was in der Cannabispflanze enthalten ist, wurde hochgezüchtet, künstlich, also eine genetische Veränderung. Und dadurch ist inzwischen auch das Suchtrisiko bei Cannabis deutlich höher als noch vor 30 bis 40 Jahren. Der rauschauslösende Wirkstoff in der Cannabispflanze heißt Tetrahydrocannabinol, kurz THC. Der Stoff sorgt für das High-Sein. Züchter haben in den vergangenen Jahren Pflanzensorten auf den Markt gebracht, die besonders viel THC enthalten. Insgesamt gehen wir davon aus, dass so etwa 10% aller Cannabiskonsumenten, also das heißt Personen, die einige Male probiert haben, irgendwann von dieser Substanz eben süchtig werden. Das ist natürlich durchaus ein Risiko. Das heißt, die Substanz ist nicht harmlos. Die Substanz hat auch negative Begleiterscheinungen, also zum Beispiel das Risiko der Psychoseauslösung bei vulnerablen Personen. Es besteht auch, wenn es geraucht wird, und das ist ja die übliche Konsumform, ein erhöhtes Krebsrisiko. Das sollte man alles wissen. Das ist eine beruhigende, angenehme Wirkung, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass es die Aktivitäten großartig steigert. Also man ist dann schon eher so, dass man sagt, ich bleibe heute zu Hause oder ich bin ein bisschen mit Freunden und ja, mache mir einen schönen Abend. Also man schaut sich was zusammen an, man erzählt sich dummes Zeug, man liefert sich interessanteste Diskussionen. Berlin-Friedrichshain, eine Wohnung ein paar Ecken vom Görlitzer Park entfernt. Philipp, 29 Jahre, wohnt hier mit seiner Freundin. Er arbeitet im Bereich Internet, Marketing, kifft seit 12 Jahren. Im Moment 3 bis 4 Mal die Woche, vor allem abends. Seine Freundin raucht ab und zu mit. Philipps richtigen Namen möchte er lieber nicht genannt haben. Man ist halt in die Illegalität gezwungen, natürlich. Ich tue da etwas, was letztendlich kriminell ist. Ich weiß aber auch, dass die Polizei hier wichtigere Sachen zu tun hat. Also wer rauchen will, der raucht. Ja, ich glaube, man akzeptiert das auch als Teil des Risikos. Vor dem Gesetz ist jeder, der kifft, ein Krimineller. Der reine Konsum von Cannabis gilt zwar als Selbstschädigung und die kann nicht bestraft werden, aber Anbau, Handel und der Besitz sind generell verboten. Der Joint darf zwar geraucht, das Cannabis dafür aber nicht besessen werden. Strafverfahren können seit 1994 aber eingestellt werden, wenn es nur um den Besitz geringer Mengen für den Eigenbedarf geht. Ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland hat mindestens einmal im Leben Cannabis probiert. Geschätzte 2,5 Millionen rauchen es mehr oder weniger regelmäßig. Unter den jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren ist der Anteil höher. Mehr als ein Drittel hat, Umfragen zufolge, schon einmal konsumiert. Wer Haschisch oder Marihuana rauchen will, muss sich den Stoff auf dem Schwarzmarkt besorgen. Bei Alpha und den anderen Dealern im Görlitzer Park zum Beispiel. Philipp kauft dort aber nichts. Zu riskant, die Ware. Ich will meine Gesundheit nicht ruinieren. Also dafür ist mir das nicht wichtig genug, ganz sicher nicht. Aber man hat ja schon seinen Verdacht, wenn die Asche irgendwie verdächtig aussieht oder einen Schmierfilm irgendwo hinterlässt, dann ist es klar, dass da was dran ist. Diejenigen, zu denen ich gehe, da würde ich die Hand ins Feuer legen, dass da nichts dran ist. Und wahrscheinlich kennen sie Leute, die das direkt eigen produzieren. Also Biogras würde ich dann schon fast sagen, ja. Er kennt zwei Leute. Die ruft er an, wenn er was zum Rauchen will. Keiner seiner Kumpels kauft bei Straßendealern, erzählt Philipp. Denn um das Gewicht und damit die Gewinnspanne zu erhöhen, strecken viele Dealer den Stoff. Mit Sand, Haarspray und auch schon mal mit Blei. Dass das für die Gesundheit der Konsumenten Risiken birgt, kümmert sie nicht. Aber wie steht es um die Gefährlichkeit des Stoffes an sich? Sie wird unter Befürwortern und Gegnern einer Legalisierung kontrovers diskutiert. Exzessiver Cannabiskonsum hat negative Folgen, das ist unbestritten. Vor allem für Jugendliche, deren Gehirn noch in der Entwicklung ist. Aber gelegentlich ein Joint, wie bei Philipp? Da ist vor allem unreine Ware das Gefährliche, sagen einige. Andere, wie Suchtpsychologe Klein, verweisen darauf, dass es, wie bei Alkohol auch, Menschen gibt, für die der Konsum besondere Risiken mit sich bringt. Ja, also zum einen die Menschen mit erhöhtem Psychoserisiko. Das kann man zumindest ein bisschen in Familienstammbäumen auch ablesen. oder eben, wenn sie Cannabis konsumieren, wie sie darauf reagieren. Also wenn sie sehr stark halluzinatorische Konsequenzen haben, dann kann das zum einen der hohe THC-Gehalt sein, es kann aber auch ihre individuelle Vulnerabilität sein. Und dann wäre es eben auch ein Warnhinweis. Ich denke schon, dass es für den einen oder anderen problematisch sein kann, wenn er zu früh anfängt und vor allem auch zu früh anfängt, regelmäßig zu kiffen. Ich denke aber, das kommt auch wieder auf die einzelne Person drauf an. Es kommt immer auf die Veranlagung auch drauf an. Also es ist wahrscheinlich genau wie bei Alkohol oder bei anderen Sachen auch ein Katalysator. Das will ich nicht bestreiten. Aber aktuell habe ich jetzt nicht irgendwie auf psychischer Ebene irgendwie das Gefühl, dass mich das in meinem Handeln oder in meinem Tun oder in meinem emotionalen Bereich krass beeinflusst. Ich weiß, wenn ich nicht gut drauf bin, dann sollte man nicht kiffen, aber man sollte auch generell, wenn man nicht gut drauf ist, irgendetwas machen. Für den Erwerb von Cannabis in lizenzierten Fachgeschäften ist eine Registrierung erforderlich. Die Teilnahmeberechtigung wird durch eine anonymisierte, über eine Identifikationsnummer personalisierte Zugangsberechtigung nachgewiesen, die mit einem Lichtbild versehen wird. Registrierten Teilnehmenden ist der Erwerb von bis zu 10 Gramm Cannabis pro Einkauf und bis zu 60 Gramm pro Monat erlaubt. Ich war von Anfang an dagegen. Der erste Impuls war, das kann nicht sein. Wir legalisieren doch jetzt auch nicht, dass bei Rot über die Straße gehen. Oder wir erlauben doch jetzt auch nicht 12-Jährigen Alkohol zu trinken, nur weil wir wissen, dass in dem Alter tatsächlich erste Alkoholerfahrungen gesammelt werden. Horst Dietrich Elvers leitet im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg die Planungs- und Koordinierungsstelle Gesundheit. Als die Bezirksversammlung beschlossen hatte, den Antrag für das Modellprojekt zu stellen, wurde er überraschend Projektleiter. Also ich bin ganz naiv und mit einer ganz klaren Haltung reingegangen. Hab mich dann aber mit der Diskussion, mit der Fachdiskussion befasst. Und finde, die Argumente, die für eine Regulierung sprechen, sind gewichtiger als die Argumente, die dagegen sprechen. Eine ganz einfache, klare Sache ist es nicht. Und ich wäre wohl auch der Letzte, der sagen würde, die Regulierung wird alle unsere Probleme lösen. Aus diesem Grund bin ich ja auch von unserem Vorhaben so überzeugt, weil wir ja sagen, wir wollen es jetzt mal probieren. Inzwischen steht Elvers voll und ganz hinter dem Antrag, der im Detail so gar nicht nach Legalisierung und Freigabe klingt. Es geht darin viel um Staat, Sicherheit und Kontrolle. Du kannst nur bei uns kaufen, wenn du dich vorher registrieren lässt, am besten bei einem Notar. Wir haben deine Daten, du entscheidest dich für die Teilnahme an einem Modellversuch, du erklärst dich einverstanden damit, dass du wissenschaftlich auch beforscht wirst, dass du Fragebögen ausfüllst, du füllst ein Konsumtagebuch aus. Und in dem Moment, wo du gegen die Teilnahmerichtlinien verstößt, das heißt Dosen kaufst, die du dann weiter vertickst, egal an wen, ob an Erwachsene irgendwo anders oder an Minderjährige, dann wirst du sozusagen strafrechtlich belangt dafür. Das Ausland macht es doch vor, sagt Elvers. Uruguay hat den kontrollierten Anbau und Verkauf legalisiert. In den Niederlanden wird der Verkauf und Konsum in den Coffeeshops geduldet. Tschechien hat den Konsum entkriminalisiert. Mengen bis zu 15 Gramm werden lediglich als Ordnungswidrigkeit bewertet. Auch Spanien und Portugal haben liberalisiert. Und dann die USA. Colorado hat 2014 legalisiert. Der Stoff wird dort an über 21-Jährige verkauft. Eine Industrie ist entstanden. Start-ups investieren in den Markt. Vom grünen Goldrausch ist die Rede. Und die Steuer auf Cannabis bringt Geld in die Kasse des Bundesstaates. Warum soll da in Deutschland nicht ein Modellversuch in Friedrichshain-Kreuzberg möglich sein? Deswegen sagen wir auch immer, Brustton tiefster Überzeugung, das ist ein Angebot an das B-Farm, mit uns gemeinsam mal was auszuprobieren. Ja, wir bieten uns hier im Grunde als Praxisstelle an. Müsste eigentlich klappen. Ne? Die Polizei fährt an diesem Sonntagnachmittag noch zweimal die Görlitzer Straße hoch und runter. Aus dem Autofenster mustern die Beamten Alpha und die anderen Männer. Taucht ein Polizeiwagen auf, verschwinden einige der Dealer hinter der hohen Mauer, die den Park umgibt. Sie springen auf Fahrräder. Einer zerrt noch einen Rucksack aus dem Gebüsch. Und dann fahren sie Richtung Fußgängerbrücke über den Landwehrkanal. Immer wieder blicken sie zurück. Sobald der Polizeiwagen außer Sichtweite ist, drehen sie um und stehen wieder am Parkeingang. Naja, die Leute, die verkaufen, und das gilt für ganz Berlin, das ist wie bei den armen Männern, die Rosen verkaufen. Ne? Das sind ja im Grunde nur tatsächlich die Verkäufer. Das heißt also, das große Geschäft machen ganz, ganz andere. Da müssen Sie allerdings dann die Kriminalpolizei fragen. Das Landeskriminalamt kann Ihnen da sicherlich, ich hoffe, dass Sie inzwischen Erkenntnisse haben. Das Landeskriminalamt Berlin spricht von Bandenkriminalität, von mehreren Banden. Die Mehrheit der Dealer sind Flüchtlinge wie Alpha. Sie sind das letzte Glied in der Kette, verdienen kaum etwas an dem Stoff. Der Großteil des Geldes geht in dunkle Kanäle. Über die Hintermänner weiß die Polizei so gut wie nichts. Bestimmte Nationalitäten? Es kann jede sein. Bestimmtes Milieu? Man weiß nichts Genaues. Die Strukturen der Banden? Erwerbsmäßige Strukturen, so viel ist klar. Und es ist schwer, sie aufzudecken. Kriminelle Märkte haben natürlich ein Eigeninteresse daran, die Leute in eine Abhängigkeit zu halten oder sie in eine Abhängigkeit zu bringen, weil das ihre Umsätze generiert. Und der Staat, die Polizei, hat über diesen Markt komplett die Kontrolle verloren. Hubert Wimber war 18 Jahre lang Polizeipräsident von Münster. Er hat in diesen Jahren dafür gesorgt, dass das Betäubungsmittelgesetz angewandt wird. Selbstverständlich, sagt er, Gesetz ist schließlich Gesetz. Er hat aber auch festgestellt, dass Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen. Das Ziel, wenn man Innenminister, Verantwortliche der Sicherheitsbehörden hört, ist, dass man mit den Mitteln des Betäubungsmittelstrafrechts in erster Linie die organisierte Kriminalität bekämpfen will. Das ist sozusagen der erste polizeiliche Mythos. Wir bekämpfen in der Realität nicht die organisierte Kriminalität, die ja international vernetzt ist. Wir kommen sozusagen an die Top-Management-Ebene der organisierten Kriminalität so gut wie nicht heran. Wir verfolgen die Konsumenten. 75% aller registrierten Straftaten sind Konsumentendelikte des Erwerbs und des Besitzes. Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung schätzt den Umsatz des Drogenhandels in Deutschland auf 2,5 Milliarden Euro pro Jahr. Und laut der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht kann ein Plantagenbetreiber mit 1000 Cannabispflanzen satte 350.000 Euro Gewinn einfahren. Dieser illegale Markt muss endlich ausgetrocknet werden, fordern die Legalisierungsbefürworter. Der illegale Markt wird immer Abnehmer finden, halten die Kritiker entgegen. Wenn es einen legalen Markt gibt, zu Preisen, über die man dann noch reden muss, der aber gewährleistet, dass derjenige, der sich auf diesem Markt bedient, genau weiß, was die Inhaltsstoffe der Substanz sind, die er kauft. Der müsste schon im Klammerbeutel gepudert sein, wenn er sich wieder sozusagen an die dunkle Ecke begibt und bei irgendeinem Dealer etwas kauft, von dem er überhaupt nicht weiß, was da drin ist. Hubert Wimber, der ehemalige Gesetzeshüter, und die Mehrheit der deutschen Strafrechtsprofessoren gehen noch einen Schritt weiter. Sie stellen in Frage, ob das Betäubungsmittelgesetz verfassungskonform ist. 2014 hat der sogenannte Schildower Kreis, ein Zusammenschluss aus Experten und Praktikern, eine Resolution an den Bundestag geschickt, die von 122 Strafrechtsprofessoren unterzeichnet wurde. Sie fordern darin, die deutsche Drogenpolitik und das Gesetz zu überprüfen und äußern Zweifel, ob die Strafe abschreckt. Die Frage verfassungsrechtlich ist, ob man mit der Strafbewährung bestimmte Ziele erreicht. Das muss in einem Rechtsstaat alles dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz untergeordnet sein. Wir haben keinen empirischen Befund dafür, dass die Strafverfolgung generalpräventiv wirkt, also Leute davon abhält, jetzt bleiben wir bei Cannabis zu kiffen oder weniger zu kiffen, als sie es tun würden. Und sie führt auch nicht zur Schadensminderung. Bonn, 30. September 2015, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abteilung Bundesopiumstelle. Betreff: Bescheid, regulierter Verkauf von Cannabis in Friedrichshain-Kreuzberg. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Bezirksbürgermeisterin. In der vorbezeichneten Angelegenheit ergeht folgender Bescheid. Die Anträge vom 26. Juni 2015 werden abgelehnt. Begründung: Also die Unterstellung, letztlich die implizite Unterstellung, wie auch diverse konservative Kreise ja immer in der Presse behaupten, der Bezirk wird mit uns nicht zum Dealer. Also den Bezirk mit dem Dealer gleichzusetzen, ist also ein Schlag ins Gesicht. Wenn man das wirklich durchdenkt, ist es eigentlich eine bodenlose Frechheit bei dem, was wir da machen. Aber gut, es ist so. Tatsächlich ist das Motiv, des BfArM ist, sie immer sagen, die Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs ist nicht gewährleistet, wenn der Bezirk Cannabis im Fachgeschäft verkauft. Stimmt. Also wir rennen ja den Leuten nicht hinterher. Ausschließen können Sie es natürlich nicht. Nein, wir können es nicht ausschließen. Wir können es nicht ausschließen. Aber Sie können auch nicht ausschließen, dass Lieschen Müller in der Apotheke eine Packung Aspirin kauft und die ihrem Sohn zum Spielen gibt. Das können wir auch nicht ausschließen. Und wir können auch nicht ausschließen, dass Erwin Schneider eine Flasche Korn kauft und die seinem Sohn auf den Nachttisch stellt. Das können wir alles nicht ausschließen. Und trotzdem gestatten wir es. Das Bundesinstitut argumentiert, die Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs ist nicht gewährleistet. Käufer könnten legal erworbenes Cannabis in einem anderen Bezirk weiterverkaufen. Es kritisiert, dass die wissenschaftliche Forschung nicht ausführlich beschrieben ist. Und es schreibt, der Verkauf von Cannabis zu Genusszwecken ist mit dem Schutzzweck des Betäubungsmittelgesetzes nicht vereinbar. Monika Herrmann fragt sich, wo denn jetzt der Schutz ist. Sie haben ja noch nie irgendwo ein Plakat gesehen, 3 Joints am Tag, mein Freund, das läuft nicht gut, ja, weil man eben an das Thema gar nicht ran darf, weil es ist ja illegal. Das ist ja nun wirklich völlig verrückt, ja, und das muss aufgehoben werden. Und da auch in die Auseinandersetzung zu gehen und auch Eltern aufzuklären. Und auch Eltern aufzuklären, die dem etwas liberaler gegenüberstehen. Ne? Also, dass man damit wesentlich offensiver umgeht und zur Kenntnis nimmt, ja, es ist so, auch wenn es uns vielleicht nicht gefallen mag. Aber ich kann ja nicht die Augen zumachen und nur weil ich das nicht will, existiert es nicht. Das ist ja Blödsinn, sondern es ist so und wir müssen damit umgehen. Ja, und das geht im Moment eigentlich nicht. Sinngemäß heißt es in dem Bescheid noch, das Betäubungsmittelgesetz ist, wie es ist. Und eine Bezirksbürgermeisterin kann nicht das Gesetz ändern. Das müsste schon die Bundesregierung tun. Im Gesetz steht ganz klar drin, dass wir den Jugendschutz zu gewährleisten haben. Und ich habe von der Bundesregierung noch nicht einen einzigen Vorschlag gehört, wie Jugendschutz tatsächlich zu gewährleisten ist. Sie bleiben alle ja eine Antwort schuldig. Tatsache ist, dass ich, wenn ich die Bundeshauptstadt wäre, nicht als oberstes Werbeziel Kifferhauptstadt haben möchte. Marlene Mortler ist CSU-Mitglied und seit dem Jahr 2014 Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Also es gibt nach wie vor diese Hemmschwelle. Wir sollten nicht nur die eine Seite beachten, nach dem Motto, ist alles harmlos und deine Eltern sind ja auch dafür und hab dich nicht so, sondern auch die Seite, wo Erziehung und Botschaften noch beziehungsweise gut funktionieren. Und das sind für mich die wirklichen Vorbilder, weil die hier mehr sorgfältige Erziehungsarbeit leisten als diejenigen, die alles verharmlosen und sagen, komm, junge Mädel, wir probieren das jetzt mal zusammen. Das ist falsch verstandene Toleranz. Und in unserer Gesellschaft halte ich das für eine falsche Entwicklung. Kiffen ist zunächst einmal ein Jugendphänomen. Studien sagen, die meisten probieren es eine Zeit lang und lassen es dann wieder. Die Risikogruppe, die häufig konsumiert, bleibt relativ konstant, unabhängig von aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen. Und in Ländervergleichen wurde festgestellt, ob verboten oder nicht, die Konsumquote hängt davon nicht ab. Diese Geschichte der Drogengesetzgebung ist zumindest teilweise irrational, wenn nicht sogar hochgradig irrational. Und die Drogengesetzgebung, die wir jetzt seit gut 100 Jahren haben weltweit, hatte ja im Ursprung auch gar nicht das Thema Gesundheit oder Gesunderhaltung der Menschen, sondern es ging im Kern um Handelsbeschränkungen und um Kontrolle der Verkehrswege von Substanzen. Also da müsste man im Grunde, wenn man wirklich die Gesundheit der Menschen primär im Auge hätte, eine ganz andere Gesetzgebung entwickeln. So der Suchtpsychologe Michael Klein. Im Bundesdrogenbericht 2015 steht, dass in Deutschland jährlich 110.000 Menschen an den Folgen ihres Tabakkonsums sterben. Es fast 2 Millionen Alkoholabhängige gibt. Britische Wissenschaftler haben vor einiger Zeit das Schadenspotenzial verschiedener Drogen untersucht. Dabei landete Alkohol auf Platz 1, Cannabis auf Platz 8. Es gibt ja einen wichtigen Unterschied. Das eine ist legal und das andere ist illegal. Und ich möchte, dass Cannabis auch weiterhin als illegale Droge definiert wird, damit eine weitere Verharmlosung nicht stattfinden kann. Legal, illegal. Die Eingruppierung richtet sich nicht nach der Gefährlichkeit, sondern spiegelt eher die kulturelle Tradition wider. Cannabis ist aber die illegale Droge, die am meisten konsumiert wird. In der Debatte heißt es deshalb oft, Cannabis muss verboten bleiben, weil es eine Einstiegsdroge ist. Naja, das ist im Grunde Beispiel für eine unscharfe und ungenaue Diskussion und für eine Falschverwendung des Drogenbegriffs. Die häufigsten Einstiegsdrogen bei später drogenabhängigen Menschen sind Tabak und Alkohol, die eben in unserer Gesellschaft legalisiert sind. Dann kommt meistens das Cannabis. Aber wir haben zum Beispiel wenig Cannabisabhängige, die eben nicht vorher auch schon exzessiv Tabak konsumiert haben, oft auch Alkohol. Und wenn wir jetzt nur mal das Kriterium der Illegalisierung hernehmen, dann ist es eben von den illegalisierten Substanzen die erste, die dann bisweilen missbraucht werden. Marlene Mörtler setzt auf die Klassifizierung illegal und auf Abschreckung. Wenn dann oft von Krieg gegen Drogen oder von Kriminalisierung geredet wird oder auch von Stigmatisierung, wenn einer erwischt wird, dann glaube ich, dass die Sensibilität der zuständigen Behörden immer noch so groß ist, dass sie einem jungen Menschen nicht für ihr Leben lang fertig machen, wenn er einmal oder auch mehrfach erwischt wird. Und insofern finde ich, man ist mehr stigmatisiert, wenn man konsumiert und nicht mehr vom Konsum wegkommt, als wenn man vielleicht einmal erwischt wird und es auch eine Lehre oder eine Schule fürs Leben ist. Der erste Fehler war, dass man mit ihnen nicht geredet hat, dass man nicht Sorge dafür getragen hat, dass sie nicht in einem übermäßigen Cannabiskonsum kommen. Und da ist einfach meine Denke, hätte man damals schon entkriminalisiert, so hätte mein Bruder eben nicht diese Stigmatisierung erlitten. Er hätte keinen Aufenthalt in einer schwer erziehbaren Heim gehabt und er wäre auch nicht in den Knast gegangen. Und diese Menschen werden einfach vergessen. Die werden einfach schlichtweg vergessen bei dieser ganzen Kriminalisierung. Die hat man überhaupt nicht auf dem Schirm. Das sind Opfer für mich. Opfer einer unsäglichen Politik. In Köln sitzt Andreas Müller in einer Hotellobby. Müller hat von der Boulevardpresse einen reißerischen Titel verpasst bekommen. Er wird gern als härtester Jugendrichter Deutschlands bezeichnet, weil er bei kriminellen Jugendlichen konsequentes Bestrafen fordert und dafür auch schon mal öffentlichkeitswirksam poltert. Wenn es um seine Familiengeschichte und seinen Bruder Jonas geht, schlägt er andere Töne an. Mein Vater war Alkoholiker. Mein Bruder ist frühzeitig in die Cannabis-Szene gegangen. Also eine Saft, der andere kiffte. Und später ist mein Bruder dann auch heroinabhängig geworden, ins Methadon-Programm gegangen, sodass ich einmal autobiografisch geprägt wurde und zum anderen ja auch durch jetzt bald 21 Richterjahre. Da hat man ja permanent mit Sucht zu tun. Müllers Bruder Jonas starb 2013 an den Folgen seiner Drogensucht. Er wurde kurz vor seinem Tod noch wegen des Besitzes von Cannabis verurteilt. Jonas Wilk hat die ersten Leiden gehabt durch den Alkoholkonsum des Vaters, dann durch die eigene Stigmatisierung als Cannabiskonsument und was für ihn prägend war, da bin ich mir heute absolut sicher, das Einsperren. Zunächst einmal in einer Jugenderziehungsanstalt und dann ewig langer Knast in Vechta, in Hameln. Also ich denke, dass das schon enorm prägend für seine Psyche gewesen ist. Die Tabuisierung regt Andreas Müller auf. Dass das Thema verschwiegen wird, weil Konsumenten auf eine Stufe gestellt werden mit Kriminellen. Dass nicht darüber gesprochen wird, weil Stigmatisierung droht und Strafe. Das verbreitet Angst, aber es führt nicht dazu, dass man mit denen vernünftig redet. Ich will mit einem 15- oder 16-Jährigen auch reden dürfen und fragen, hey, es geht mir immer wieder auf den Senkel, auch jetzt in meinem Gerichtssaal, ja, dass ich de facto nicht offen reden kann. Die dürfen nicht offen erzählen. Die dürfen auch nicht genau erzählen, wie viel sie nehmen. Ja, und ich habe Leute, da bin ich mir sicher, die könnten ein Cannabis-Problem haben. Aber da die ja nicht offen erzählen können, komme ich da nicht ran. Und das würde ich gerne. Ich würde gerne viel doller auch auf Jugendliche schauen, aber nicht mit der Keule des Strafrechts. Seinem Bruder konnte Andreas Müller nicht mehr helfen. Er hat ihm ein Buch gewidmet, in dem er sich für die Entkriminalisierung von Cannabis einsetzt. wenn es keine Cannabiskriminalisierung gegeben hätte, dann wäre der auch nicht deswegen im Knast gelandet. Er ist Opfer, wie 500.000 andere Menschen, junge Menschen, die man inhaftiert hat. Die schlimmste Nebenwirkung an der Kriminalisierung von Cannabis ist die Kriminalisierung selbst. Im medizinischen Bereich hat die Bundesregierung eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht. Das Gesundheitsministerium hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der schwerkranken Patienten den Zugang zu Cannabis-Medikamenten und zu Cannabisblüten als Medizin erleichtern soll. Normalerweise müssten wir auf die Neuropädiatrie, weil er eine schwere Epilepsie auch hat, aber aufgrund seiner 5-Herz-Fehler sind wir immer auf der Kardiologie, weil die ihn am längsten kennen. Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin. Christoph Däumel drückt im Aufzug den Knopf für den 4. Stock. Hier liegt sein Sohn Luke. Vor 10 Tagen sind Christoph Däumel und seine Frau Nina Schaubitzer mit dem 3-Jährigen in die Klinik gefahren. Er hatte hohes Fieber und eine schlechte Sauerstoffsättigung. Jetzt liegt er in einem großen Bett, im rechten Arm eine Infusionsnadel, eine Magensonde geht in seinen Bauch, über einen weiteren Schlauch wird Sauerstoff in die Nase gepumpt. Der Luke ist offiziell blind. Wir merken aber, dass er doch einiges sieht, also Schwarz-Weiß-Kontraste, Orange und Grün. Auf 3 Meter wird er keine Gesichter erkennen. Er hat Hörgeräte, also schwerhörig. Mit den Hörgeräten hört er aber gut. Also da merkt man, wenn man ihn anspricht, dass er dann auch lacht oder den Kopf dreht. Und er kann auch Stimmen unterscheiden, also die Oma, mich oder bestimmte Schwestern, die laut reden, das merkt er schon. Luke kam mit einem seltenen Gendefekt auf die Welt. Er kann auch nicht sitzen und leidet an einer ausgeprägten Epilepsie. Immer wieder wird sein Körper von Krampfanfällen geschüttelt. Die schlagen irgendwie, warum weiß man nicht so genau, aufs Atemzentrum. Und bis auf die üblichen Zuckungen, die man so kennt, von anderen Anfällen, hört er dann von einer Sekunde auf die andere komplett auf zu atmen. Und wir müssen ihn sogenannt bebeuteln mit einem Ambubeutel und ein Notfallmedikament verabreichen, um den Krampf zu stoppen. Gegen die Epilepsien bekommt Luke den Cannabiswirkstoff THC. Wir haben hier relativ früh schon angefangen, und zwar bei krebskranken Kindern. Das war so unser Start, wo wir keine Übelkeitslinderung hinbekommen haben, trotz der zur Verfügung stehenden Medikamente. Dann haben wir so als, ich sag mal, Verzweiflungstat Cannabinoide eingesetzt und haben gesehen, hoppla, Mensch, die wirken ziemlich gut. Und sie machen uns insbesondere keine für uns nachvollziehbaren Nebenwirkungen. Sven Gottschling ist Chefarzt im Zentrum für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie am Universitätsklinikum des Saarlandes. Er ist einer der wenigen Ärzte in Deutschland, die auch Kinder mit Cannabis behandeln. Im Schnitt sind es 10 Kinder pro Jahr. Also für mich gehören die Cannabinoide zu den sichersten Medikamenten, weil selbst bei einer mehrfachen Überdosis haben sie keine lebensbedrohlichen Nebenwirkungen zu befürchten. Es gibt, zumindest nach meinem Wissen, kein einziges Kind, auch keinen einzigen Erwachsenen, der durch die ärztlich gesteuerte Gabe von Cannabinoiden ernsthaft je zu Schaden gekommen wäre. Das kriegen sie mit keinem anderen Medikament hin. Der Körper hat ein eigenes Cannabinoidsystem, das an vielen Vorgängen im Körper beteiligt ist. Das System wird erst langsam verstanden, aber Fakt ist, der Körper kennt den Stoff und deshalb wirkt THC als Medikament sehr vielseitig. Es kann Appetit anregen, Entspannung verschaffen, Schmerzen und Übelkeit lindern oder wie bei Luke, Krämpfe verhindern. Es ist nicht das Wundermittel oder dass jetzt etwas ganz Besonderes deswegen passiert ist, aber es ist so, dass es zumindest die Ausprägung der Anfälle reduziert und insgesamt die Anzahl der Anfälle reduziert waren. Also es hat kein Wunder bewirkt, aber es hat etwas bewirkt mit, also für uns nicht ersichtbaren Nebenwirkungen, weil alle anderen Antiepileptika eben auch gleichzeitig andere Nebenwirkungen mit sich bringen. Wie die Mutter weiter berichtet, wurden schon 7 verschiedene Antiepileptika bei Luke ausprobiert. Von einem Medikament bekam er Nierensteine, die operativ entfernt werden mussten. Den Cannabis-Wirkstoff bekommt er jetzt in Form von Tropfen. Das Medikament wird individuell gemischt und kann stufenlos dosiert werden. Mir war relativ schnell klar, dass der da nicht süchtig wird, zumal wir ja weit unter der psychotropen Wirkung dosieren. Also der Luke hat keinen Rausch, Und für uns ist das auch kein Rauschmittel oder eine Droge, sondern ein Medikament, wie die anderen Medikamente auch, die ihr kriegt. Die eben auch abhängig machen können. Also gerade in dem Bereich der Antikonvulsiva, Neuroleptika, hat man ja ganz viele Medikamente, die abhängig machen. Weil es in der Legalisierungsdebatte aber um die Risiken von Cannabis geht, haben viele Eltern eine falsche Vorstellung von der Behandlung. Immer wieder wird Sven Gottschling nach Schäden und Langzeitfolgen gefragt. Gebetsmühlenartig erklärt er, eine Cannabistherapie ist etwas anderes als regelmäßiges Kiffen. Wir wissen, gerade Jugendliche, die noch in der Phase der vollen Gehirnentwicklung sind, wenn die sich dreimal die Woche richtig mit Schwung zukiffen, davon wird man nicht schlauer. Ja, und da büßt man wirklich IQ-Punkte ein. Aber das ist einfach nochmal so dieser verantwortungsvolle Umgang. Ja, ich mache jetzt mal ein anderes Beispiel, Alkohol. Wenn ich dreimal die Woche ein Gläschen Rotwein abends trinke, dann wird mir im Zweifel nicht wirklich irgendwas Fürchterliches passieren. Wenn ich mir aber dreimal pro Woche abends zwei Flaschen Wodka reindotze, dann wird meine Gehirnleistung dadurch nicht wirklich steigen, sondern da kriege ich ähnliche Ausfallerscheinungen. Und auch das wird immer so in denselben Topf gekippt. Also wir behandeln nach Wirkung, wir dosieren das ganz genau an die Bedürfnisse unserer Patienten ran. Von dem her habe ich auch keine Befürchtungen, dass ich hier Langzeitschäden setze. Gottschling beschäftigt vielmehr die unsichere rechtliche Situation. Das Cannabis-Medikament, das Luke bekommt, darf zwar jeder Arzt verschreiben, es ist aber bisher nicht zugelassen. Es gibt nicht genügend Studien, die die Wirkung wissenschaftlich belegen. Und das heißt, die Risiken der Verordnung trägt bisher der Arzt. Erstes Problem ist, die Krankenkassen müssen die Kosten dafür nicht übernehmen. Wenn ich das, wie ich das üblicherweise tue, auf einem Kassenrezept verordne, kann es mir passieren, dass bis zu 5 Jahre später die Krankenkasse das Geld, was dieses Medikament gekostet hat, von mir persönlich zurückfordert. Und da bin ich auch nicht durch das Klinikum geschützt, sondern das geht tatsächlich an mein privates Vermögen, wenn ich denn eins hätte. Das gilt insbesondere bei der Behandlung von Erwachsenen. Bei kranken Kindern werden die Kosten in der Regel übernommen. Doch vielen Ärzten ist diese Rechtslage zu riskant. Sie verschreiben das Cannabis-Medikament erst gar nicht. Familien aus ganz Deutschland kommen deshalb zu Sven Gottschling nach Homburg. Das, was die Eltern meist hören, ist, wir haben keine Erfahrung damit, deswegen machen wir es nicht. Das, was dahinter steckt, ist in der Regel, wir haben Angst vor möglicherweise juristischen oder finanziellen Konsequenzen. Mit dem Gesetzentwurf will das Gesundheitsministerium die Erstattung einer Cannabis-Therapie regeln. In einigen Ländern ist Cannabis als Medizin anerkannt. So zum Beispiel in Israel, Kanada und den meisten Bundesstaaten der USA. Auch hierzulande sollen Medikamente erstattet und Blüten als Medizin verschreibungsfähig werden. Für Blüten aus der Apotheke mussten Patienten bisher eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Im Rahmen eines Forschungsvorhabens sollen die Krankenkassen bis 2018 die Kosten übernehmen. Die Patienten müssen dafür jedoch an der wissenschaftlichen Begleitforschung teilnehmen. Erst aufgrund dieser Ergebnisse soll dann entschieden werden, bei welchen Erkrankungen eine Cannabis-Therapie bezahlt wird. Diese Koppelung ist umstritten und wirkliche Rechtssicherheit hat Sven Gottschling dadurch noch nicht. Er hofft, dass in der Gesellschaft die Ängste in Bezug auf den Cannabis-Wirkstoff schwinden. Ihn stört die Vermischung der Debatten. Das Medikament ist das eine, der Rausch das andere, sagt er. Grundsätzlich würde ich sagen, das Risiko, was von Cannabinoiden ausgeht, ist sicherlich wesentlich niedriger zu bewerten als das Risiko, was von Alkohol ausgeht. Das ist für mich die wesentlich gefährlichere Substanz, aber sie ist gesellschaftlich akzeptiert, das werden wir nicht wegbekommen. Ich bin keiner, der sagt, Cannabis freigeben für alle, also wie es jetzt zum Beispiel in den USA erfolgt. Ich bin schon der Meinung, dass es ein Medikament ist, was in die Hände gehört von erfahrenen Ärzten. Also ich möchte angstfrei behandeln können, wenn ich die Indikation dafür sehe. Ich bin kein Freund davon zu sagen, soll sich jetzt jeder irgendwo im Laden kaufen können. Dezember 2015, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin. Widerspruchsverfahren. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit begründe ich meinen Widerspruch gegen Ihren Bescheid. Unserer Auffassung nach ist es nicht begründet, dass Sie in Ihrem Bescheid das Vorhaben ablehnen, ohne von Ihrer Möglichkeit Gebrauch zu machen, uns konstruktive Auflagen zu erteilen. Im Dezember 2015 legt das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg Widerspruch gegen die Ablehnung des Modellprojekts ein. Ich denke, so wie es gewesen ist mit dem Bescheid, dass wir eigentlich das Gefühl haben, dass sich das BfArM nicht ernsthaft mit uns auseinandergesetzt hat, sondern uns eher in so eine Argumentationsecke geschoben hat im Hinblick, wir würden jetzt hier die Legalisierung wollen und wir wollen die Rechtslage ändern. Horst Dietrich Elvers fühlt sich missverstanden. Er hat sich seine Haltung erarbeitet, hat für und wider abgewogen, dann Sicherheitsbestimmungen definiert, darüber nachgedacht, wie die Kette vom Anbau bis zum Konsumenten lückenlos dokumentiert werden kann, Suchtprävention und ein Sozialkonzept im Antrag verankert, für die Begleitforschung Sponsoren gesucht, sich mit Datenschutz beschäftigt. Und jetzt kommt wieder der pauschale Vorwurf, mit dem Modellprojekt würden die Dämme brechen. Wenn wir merken, dass der Konsum doller ansteigt, dann haben wir auch gesagt, dann brechen wir das ja auch ab, dieses Modellprojekt. Weil das wäre sozusagen genau das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen. Wir wollen das Gleiche wie das BfArM. Wir wollen den Konsum auf keinen Fall erhöhen. Wir wollen ihn kontrollieren bzw. reduzieren. Wir wollen ihn risikoarm haben. Das heißt, risikoarm zum einen durch die Reflexion, was nehme ich eigentlich zu mir und in welcher Situation, wann brauche ich das? Bin ich vielleicht schon abhängig? Sollte ich vielleicht mal ein Gespräch mit einem Fachmenschen führen? Das heißt einerseits risikoarm, es heißt aber auch risikoarm, dass es eine kontrollierte Reinheit ist und nicht irgendwelches anderes Zeug zum Strecken drunter gemischt wird. What we gotta do? Legalize. Hey, what we gotta do? Legalize. Yeah, what we gotta do? Legalize. Gotta put them pushers right in the grave. Bonn, 28. Januar 2016, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abteilung Wissenschaftlicher Service. Betreff Widerspruchsverfahren. Sehr geehrte Damen und Herren, in vorbezeichneter Angelegenheit ergeht folgender Widerspruchsbescheid. Der Widerspruch wird zurückgewiesen. Begründung: Der Widerspruch ist unbegründet. Rechtsbehelfbelehrung: Gegen diesen Bescheid in Form des Widerspruchsbescheids kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 8 Wochen später wird der Widerspruch abgeschmettert. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg prüft jetzt die Aussichten einer Klage. In Düsseldorf überlegt währenddessen Rajiv Strauß, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Stadtrat, wie ein erfolgreicher Antrag aussehen müsste. Wir werden nicht erfolgreich sein mit einem Antrag, wenn wir nicht ein sehr konkretes Wissenschaftsdesign haben, mit dem dieses Modellprojekt verknüpft ist. Also ich glaube, dass der Ablehnungsbescheid von dem Bundesinstitut das sehr deutlich sagt. Und das ist zum Beispiel ein Mangel am Kreuzberger Antrag an dieser Stelle. Und das muss ganz anders aufgearbeitet werden. Hat aber auch zur Folge, dass wir uns andere Partner mit ins Boot holen müssen, um diesen Prozess zu planen. Also wir müssen ganz klar an die Wissenschaft, an die Forschung herantreten. Auch die Stadt Düsseldorf will ein Modellprojekt beantragen. Das hat das Ampelbündnis aus SPD, FDP und Grünen mit Zustimmung der Linksfraktion beschlossen. Die CDU ist davon nicht begeistert. Düsseldorf will das wissenschaftliche Interesse in den Fokus des Antrags stellen. Wissenschaftliche Begleitung aber ist teuer. Allein diese Kosten sind eine Hürde, selbst für eine Stadt wie Düsseldorf. Es wurde im Rat lange diskutiert, sagt Rajiv Strauß, über Cannabis, Prävention, Sucht, Verbote und wie die Stadt damit umgehen will. Auch er war nicht von Anfang an von einer Legalisierung überzeugt. Er hat es sich nicht leicht gemacht. Ich glaube, dass der Staat einen fundamentalen Irrtum begeht, wenn er glaubt, er kann mit der Droge Cannabis umgehen, allein über die Frage, verbiete ich es oder verbiete ich es nicht. Und ich meine, dass er über die jetzige Entscheidung, wie sie gesetzlich vorliegt, also als eine illegale Droge zu behandeln, viele Chancen einfach verschenkt, andere Zugänge zu finden, mit dem Thema umzugehen. Das ist für mich eigentlich der Hauptpunkt. Und ich glaube, viele, die für Verbote argumentieren, machen sich es ein Ticken zu einfach. What we gotta do? Legalize. Yeah, what we gotta do? Legalize. Yeah, what we gotta do? Legalize. Gotta put them pushers right in the grave. Bevor weitere Schritte unternommen werden, will Düsseldorf die Entscheidung aus Berlin abwarten. Reicht Friedrichshain-Kreuzberg Klage ein oder nicht? Auch in Köln, Hamburg und Bremen verfolgen Politiker die Entwicklung. Denn auch hier wird über andere Wege in der Drogenpolitik nachgedacht. Ich glaube, es stünde einer SPD auch im Bund gut an, offensiver mit dem Thema umzugehen. Meine Minimalforderung wäre eigentlich, sich wirklich auf Bundesebene für eine Enquete-Kommission einzusetzen, um einfach mal die Frage zu erörtern, hat die bisherige Gesetzeslage und die bisherige Drogenpolitik wirklich zu den Zielen geführt, die sie erreichen wollten? Und ich glaube, wenn man sich diese Frage ernsthaft stellt, muss man sagen, nein, so nicht. Und dann kann man ja im zweiten Schritt über verschiedene Modelle dann nachdenken. Im März 2016 stand das Thema Cannabis auf der Tagesordnung des Gesundheitsausschusses des Bundestages. Ein Jahr, nachdem die Grünen ihren Entwurf für ein Cannabis-Kontrollgesetz eingebracht hatten, wurden Experten und Verbandsvertreter angehört. Nahezu jeder Verband hat inzwischen eine Stellungnahme herausgegeben und Position bezogen. Die Kinder- und Jugendpsychiater sprechen sich gegen eine Legalisierung aus. Es wäre ein Schritt in die falsche Richtung. Der generalpräventive Effekt des Betäubungsmittelgesetzes würde aufs Spiel gesetzt. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie fordert, die gesundheitlichen Risiken nicht zu bagatellisieren. Die Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung warnt vor einer vorschnellen Legalisierung, lehnt aber eine Kriminalisierung von Konsumenten ab. Die Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin fordert, das Betäubungsmittelgesetz auf den Prüfstand zu stellen. Das generalpräventive Ziel sei verfehlt worden. Auch die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen schreibt: Es ist nicht belegt, ob das Betäubungsmittelrecht die Ziele der Suchtpolitik unterstützt. Eine Enquete-Kommission soll die Cannabispolitik überprüfen. Die Bundespsychotherapeutenkammer hält eine Entkriminalisierung der Konsumenten für angebracht. Der Bund deutscher Kriminalbeamter setzt sich für einen repressiven Umgang mit Anbietern illegaler Drogen ein und für eine nicht repressive Politik im Umgang mit Konsumenten. Die neue Richtervereinigung ist der Auffassung, dass die Kriminalisierung des Cannabiskonsums und des Handels eine unverhältnismäßige und daher verfassungswidrige Kriminalisierung darstellt. Inzwischen hat das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg auf seiner Homepage bekannt gegeben: Unser Antrag zur Regulierung des Verkaufs von Cannabis in Friedrichshain-Kreuzberg ist abgelehnt worden. Eine Klage gegen den Bescheid hätte keine Aussicht auf Erfolg gehabt. Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf. In einem Schulungsraum sitzt Nathalie, 28 Jahre alt. Also mit 10 habe ich angefangen zu rauchen. Mit 12 habe ich mit Cannabis angefangen und mit 13 Heroin. Das ist jetzt meine 8. Haftjahr. Das erste Mal bin ich mit 15 inhaftiert worden und jetzt mit 28. Das zwar immer nur für 10 bis 15 Monate jeweils, aber ja, leider. Nathalie, die in Wirklichkeit anders heißt, sitzt wegen Beschaffungskriminalität. Um das Heroin bezahlen zu können, hat sie in Drogeriemärkten und Bekleidungsgeschäften geklaut. Sie ist jetzt im Methadonprogramm. Den Heroinersatzstoff bekommt sie auf Rezept. Im Anstaltseinkauf der JVA gibt es Tabak und Zigaretten. Aber auch auf Alkohol, Cannabis und diverse andere Drogen muss im Knast keiner verzichten. Ja, es gibt hier eine Menge Drogen, die über den Besuch reingeschmuggelt werden. Die Leute, die in Ausgängen sind, die das hier reinbringen, klar, gibt's das. Es gibt auch immer wieder Bedienstete, die in den Handel einsteigen. Bezahlt wird mit Waren aus dem Einkauf. Kosmetika, Lebensmittel, Kaffee, Zigaretten. Ich bezahle zum Beispiel 2 Päckchen Tabak für einen guten Zehner zu kiffen. Selbst hinter Gittern läuft das Geschäft für die Dealer und Hintermänner. Und auch Alpha steht weiter im Görlitzer Park und verkauft Gras. An wen, für wen und in welcher Zusammensetzung auch immer. Legalize it. Die Diskussion um die Cannabis-Freigabe. Feature von Christine Werner. Don't criticize it. Es sprachen Marleen Ulonska und Frank Hofmann. Legalize it, yeah, yeah, and I will advertise it. Technische Realisation Manfred Jungmann. Regie Denise Dreyer. I will advertise.